Die koreanische Gesellschaft für die Unterstützung der Kinder entfaltet aktiv verschiedene Tätigkeiten für die gute Gesundheit der Kinder und ihre bessere Ernährung. Sie trägt zu verschiedenen Arbeiten zur Förderung der Gesundheit der Kinder bei, zum Beispiel technischem Austausch und Zusammenarbeiten mit ausländischen Gesellschaftsorganisationen bei der Behandlung der angeborenen Herzkrankheiten der Kinder wegen Störung des Blutkreislaufes. Durch die Hilfe des Weltverbandes für Immunität und Vakzine findet regelmäßige Propagandaaktivität zur Senkung der Rate der Auslassung bei der Schutzimpfung der Kinder statt. Die Leistung der Kinderklinik Songyo, die die Gesellschaft gegründet hat und verwaltet, wird ausgebaut. Die Produktionsprozesse für Kindernährpräparate an vielen Orten werden vervollkommnet. Neue Kabinette für Informationen über die Gesundheit der Kinder an mehreren Orten, wie dem Stadtbezirk Dongdaewon Stadt Pyongyang, werden inhaltsreich verwaltet. Die Gesellschaft betreibt frangisch die Arbeit für vielfältige Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Wohltätigkeitsgesellschaften, um die Gesundheit der Kinder in den nördlichen Überschwemmungsgebieten des Bezirkes Nordhangyong zu schützen und ihren Lebensbedarf zu decken.